Über zum Teufel! Kabumm, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kabumm, Junge! Heute reden wir über... Was? Nein. Zelda? Nein. Nein! Vergessen! Nein! Niemals! Fuck off!